Der psychedelische Stinker. Es ist Freitagnachmittag, 3:30. Sie reisen von München nach Augsburg und hoffen, vor Mitternacht dort zu sein. Sie sitzen im Abteil und der Platz neben ihnen ist wundersamerweise frei. Was zunächst als Vorteil erscheint, wird sich in den nächsten Minuten zum Albtraum wandeln. Denn glauben Sie ja nicht, dieser Platz bliebe dauerhaft unbesetzt. Während Sie etwas hilflos Ihre Jacke und eine Aktentasche auf dem Nachbarsessel drapieren, geht die Tür auf und Michael Morchel betritt das Abteil. Obwohl es noch einen weiteren freien Platz inmitten einer biertrinkenden Frauenfußballmannschaft gibt, fragt er in knappen, leicht vorwurfsvollen Worten nach dem Platz an ihrer Seite. Und widerwillig geben sie ihn frei. Gleich in den ersten Minuten fällt ihnen dieser durchdringende Geruch auf. Eine Mischung aus kaltem Schweiß, Zigaretten und Bierfahne. Morchel ist offenkundig dennoch streng praktizierender Umweltschützer. Er spart Wasser und bietet zudem seine Körperoberfläche als Biotop an. Er findet es auch ganz natürlich, nach einem schweren Arbeitstag seine Schuhe auszuziehen. Details über die Verfassung seiner Strümpfe wollen wir Ihnen hier ersparen. Natürlich hat Michael Morchel in einer alten Brotbüchse seine eigene Verpflegung dabei. Wahlweise ein mit Kohlsalat durchtränktes Käsebaguette vom Vortag oder aber ein Mettbrötchen mit frischen Zwiebeln, das er laut schmatzend genießt. So gehen sie mit Michael Morchel um. In den Abteilwagen alter Bauart, die bedauerlicherweise kaum noch fahren, hätten sie jetzt das Fenster öffnen können. Den befremdeten Blicken ihrer geruchsunempfindlichen oder durch häufigen Morchelkontakt abgestumpften Mitreisenden, wegen der Außentemperatur von -11 Grad, wären sie geschickt ausgewichen oder hätten die unangenehme Situation mit einer launigen Bemerkung wie »Na, wir sitzen ja sowieso im Zug« überspielt. Als Morchel-Betroffener haben sie nun noch die Möglichkeit, den Rest der Fahrt auf dem Gang zu verbringen, was ausgerechnet an solchen Tagen jedoch wegen einer Störung in der Toilettenanlage oder aber weil sich der Servicewagenmann nähert, ebenfalls zum Albtraum werden kann. Sie können auch in den Speisewagen gehen, wo sie die restliche lange Reisezeit mit dem Herumkauen auf einer sündhaft teuren Vollkornschnitte zu überbrücken versuchen. Oder sie können natürlich eine Gegenwaffe einsetzen. Ziehen Sie aus Ihrer Tasche einen Flakon 4711 und nebeln Sie Morchel samt Imbiss ohne Umschweife ein. Für den Fall, dass Morchel nicht nur unsensibel, sondern auch leicht grobschlächtig wirkt, müssen Sie allerdings zu alternativen Methoden greifen. Erzählen Sie ihm und all Ihren Mitreisenden, dass Sie einer speziellen buddhistischen Glaubensrichtung angehören und dass Sie auf längeren Reisen Ihr inneres Ich anrufen, wozu eine Zeremonie gehört, bei der zahllose und intensive, die Gedanken reinigenden Duftkerzen und Räucherstäbe entzündet werden müssen. Es macht sich gut, wenn Sie dann tatsächlich ein paar Kerzen und Stäbchen aus der Tasche holen und so entzünden, als hätten Sie noch viel mehr davon.